In Augen. Lucinda bemerkte es nicht. Es war, als überquere sie eine Brücke. Eine Brücke? Sie war in diesem Moment zur richtigen Frau geworden. So, so. Und wer? Lucinda Lace. Sie hat's endlich geschafft. Du bist schrecklich. Oh, ist das von Tante Hortense? Oh. Oh. Nein, von einem meiner Liebhaber. Oh, einer aus der französischen Fremdenlegion, ja? Sind auch Glimmstängel drin? Ich sehe nur Schals und Pullover. Warte. Ah, hier. Oh! Oh, ohne Filter. So ein Mist. Hat jemand Süßigkeiten? Aber Süßigkeiten sind in den Schlafräumen doch verboten. Erlaubt sind gesunde Vollkost und pornografische Literatur. Was versteckst du, Maxine? Gar nichts. Doch keine Zigaretten oder Schlimmeres? Du weißt, dass Chardin nicht viel vom Rauchen hält. Schwör ab, PG. Na schön. Omega weiß, warum die Norwegerin von der Schule verwiesen wurde. Stimmt's, Omega? Wen interessiert das schon? Sie erzählt's euch, wenn wir die Hälfte von dem da kriegen. Nicht wahr, Omega? Tut uns leid, nichts zu machen. Lass mal sehen. Ja, ich weiß, ihr haltet immer zusammen. Durch dick und dünn. Schick und dünn. Nein, du Dummchen. Du bist schick. Und sie ist dick. Du bist immer schlau wie Pagan. Vielleicht bist sogar du eines Tages zu schlau. Jetzt wisst ihr, warum wir kein Schweinefleisch mögen. Er küsste sie mit einer Leidenschaft und Entschiedenheit, die sie rasend aufregend fand. Lucinda Lees spürte seinen nackten, muskulösen Körper und sog den Geruch der Begierde ein. Sie fühlte, wie sehr er sie begehrte. Wie aufregend. Welcher? Der da drüben. Wo ist er? Ist er nicht traumhaft? Oh, oh, bravo, Pierre! Bravo! Bravo! Oh. Er ist sensationell. Mhm, bestimmt. Können wir jetzt wieder gehen? Ich finde, ja, ein bisschen läuft sie ihm nach, hm? Meine Freundinnen finden dich fantastisch. Na, sehr gut. Hör zu, der Trainer muss am Donnerstag weg. Wir müssen die Möglichkeit... Pierre! Los! Wir müssen! Und sein Hals und diese unglaublich braunen Augen, die er hat, die einen fast verbrennen. Ich sage euch, er ist absolut der Größte für mich. Mademoiselle Pascal. Ja, Madame? Haben Sie etwas zu sagen? Nein, Madame. Sprechen Sie lauter. Vielleicht möchten wir alle es gerne hören. Es war meine Schuld, Madame. Ich hatte Sie gerade was gefragt, weil mir etwas nicht klar war. Und das war? Naja, wenn Homo in Lateinisch der Mann bedeutet und Homo auf Griechisch meint doch dasselbe. Ganz recht. Wie heißt es dann richtig? Homosexuell oder homosexuell? Setzen Sie sich hin. Sehr schön. Lass mich nicht drängeln. Du hattest recht. Na, was sagst du? Der könnte von mir sofort eine Bankvollmacht kriegen. Jetzt, wie er lächelt. reizen. Wir wissen Sie, wir essen so ungern allein. Und wir haben eine Wette abgeschlossen. Und Sie möchten, dass jemand von der Bank den Einsatz verwahrt, nicht wahr? Nein, nicht ganz so. Wir haben gewettet, was wohl das N bedeutet. Können wir bitte drei Kaffee haben? Ja, bitte. Ja, wir haben keinen Hunger. Es heißt Nicholas. Sie können mich gern Nick nennen. Ich bin Judy Hale. Tag. Maxine Pascal. Hallo. Jennifer Trelawney. Tag. Aber wir nennen sie alle Pagan. Wieso? Ja, wieso? Sie ist eben... Pagan. Sie kommen, aus Ohio? Kansas. Hayes in Kansas. Das Paris der Prärie. Aber das ist genug von uns. Was ist mit Ihnen? Nun ja, ich bin aus Philadelphia. Oh. Ich volontiere für eine Weile an der Bank. Mein Vorgesetzter daheim meint, ich müsste Erfahrungen sammeln. Oh. Sie wollen bestimmt nichts essen? Oh, danke. Nein, ich weiß nicht. Einen winzigen Happen vielleicht. Maxine. Könnten Sie uns die Karte bringen? Sicher. Wo waren wir stehen geblieben? Irgendwo in der Nähe von Ihrem Vorgesetzten. Tja, wissen Sie, er ist dummerweise mein Vater. Wenn Hoheit einen Moment stehen bleiben wollen. Bademäntel toll. Das sind Bohrnüsse. Rudolf Valentin in seiner beliebtesten Pose. Nein, nein, lass das. So bleiben. Oh, warte. Das ist gut. So, jetzt ich. Warte mal. Wie ist das so? Ich! Halt die Züge fest! Züge fest, Judy! Sei Dank, dass Sie gekommen sind. Merci. Du Vollidiot, du! Und mein Haar wird dir draufgegangen. Versteht ihr überhaupt nichts von Pferden? Wie mir scheint, nicht. Sie haben sie gerettet. Vielen Dank. Mr. Abdullah. Prinz Abdullah von Südonien. Oh, sehr erfreut. Ich bin die Königin von China. Musstest du so frech zu ihm sein? Ja, er hat uns schließlich das Leben gerettet. Das weiß ich auch. Ich meine nur, hätte er sich nicht vorstellen können ohne den ganzen Firlefanz? Das hätte er doch, oder? Erstmal los. Das wird doch nie was. Ich komme hier nie raus, um mit Pierre zusammen zu sein. Warum denn auch nachts? Trefft euch doch am Nachmittag. Liebe, am Nachmittag soll was besonders Tolles sein. Wer sagt das? Lucinda Lace sagt das. Ja, sie probiert es im nächsten Kapitel aus. Oh, ich weiß nicht. Ich glaube, ich werde Nonne. Du bist eine Nonne. Ich meine, für immer. Du hast gut reden, du und dein Prinz von Sidonien. Was hat denn jetzt der damit zu tun? Na, der hat doch Konkubinen, Tanzmädchen und lauter sowas. Sag mir lieber, was mache ich mit Pierre, bitte? Peggy Fassbinder sagt ja, er kommt zu unserem Tanzabend. Woher will das Peggy wissen? Doch, es stimmt, Pierre kommt zu dem Ball. Doch nicht Pierre, Dummerchen, Abdullah. Und glaubt ihr, das interessiert mich? Nun weiß ich immer noch nicht, was ich mit Pierre mache. Wie wär's, wenn er sich hier reinschleicht? Ja, er zieht seine Türhüterklamotten an und tut so, als käme er aus dem All. Ha, ha, ha. Du hast einfach kein Herz, Peggy, keinen Sinn für Romantik. Woher will sie wissen, dass der Typ im weißen Bademantel zum Tanz kommt? Wisst ihr, was ich glaube? Was? Was? Ich glaube, dass ihr beiden nur noch Sex im Kopf habt. Ach. Und woran denkst du? Meine Tante Hortense sagt immer, es ist etwas, wonach man süchtig wird, wie nach Austern. Vielleicht wird es auch überbewertet. Ich meine immer, es gibt wichtigere Dinge auf der Welt. Wissen wir. Es fallen uns nur im Moment keine ein. Aber was mache ich denn nun mit Pierre? Bitte, Mädchen. Also, wenn es nun unbedingt der Donnerstag sein muss und ihr wirklich allein sein wollt, da fällt uns sicher was ein. Bestimmt. Noch vor dem Frühstück. Gute Nacht. Träumt was Schönes. Ich kann sowieso nicht schlafen. Morgen wieder. Aber er hat uns strenge Anweisungen gegeben. Wir dürfen nichts rauchen, dürfen nichts trinken und selbstverständlich auch nichts mit Frauen haben. Nicht vor dem großen Spiel. Oh. Du unterbrichst dein Training. Wen kümmert's? Hm? Warte, da ist noch etwas, was ich dir sagen muss. Oh nein, bitte nicht. Doch, ich... Weißt du, ich... Ich habe es noch nie... Ich habe noch nie sowas gemacht. Keine Sorge. Ich habe es dafür schon 100 Mal hinter mich gebracht. 100? Na ja, so in dem Dreh rum. Wie sieht sie aus? Als hätte sie eine Brücke überschritten und wäre zur Frau geworden. Sehr witzig. Versuch ganz lässig zu wirken. Ich wirke immer lässig. Ich meine, als ob es uns egal wäre. Sie soll es uns erzählen, wenn sie danach ist. Oh ja, natürlich. Hallo. Hallo. Hallo. Na, was ist passiert? Es ist passiert. Es? Was zum Teufel ist es? Na, es. Na, fantastisch. Wir bezahlen das halbe Zimmer mit und dann heißt es nur es? Ich weiß ja nicht, was ihr hören wollt. Na, was? Schon alles? Ja, genau, wie es war. Besser als in Judys Geschichten. Da kann man sich alles so nichts vorstellen. Jetzt mal immer der Reihe nach. Was ist nun passiert? Wisst ihr, ich weiß nicht so recht. Ich glaube, ich habe alles falsch gemacht. Ach, Unsinn, rede dir bloß nichts ein. Frauen machen das alles instinktiv richtig. Ja, so wie Radfahren. Halt den Mund, Peggy. Vielleicht hat er ja alles falsch gemacht. Wie soll ich das wissen? Eine gute Frage. War es so ein Gefühl, als ob du eine Brücke überquerst? Hm? Ich habe sie ja nur gefragt. Ich glaube, ich habe gar nichts gefühlt, aber es war irgendwie wunderbar. Und Pierre ist auch wunderbar. Und es ist nur das... Was? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich ihn noch immer liebe. Ich möchte ein paar Worte verlieren zum bevorstehenden Valentinstagball. Mir ist nur zu bewusst, dass dieser Anlass in Verbindung gebracht wird mit, nun sagen wir, Amor. Amor war abartig. Nun, wie auch immer, es ist sicherlich nicht nötig, euch nochmals ins Gedächtnis zu rufen, dass, was auch immer passieren mag, die Schülerinnen von Le Rondel auf keinen Fall ihre Haltung verlieren werden. Mhm. So sehr sie es auch versuchen. Also ich möchte schon wissen, ob ihre Ehe jemals vollzogen wurde. Ach, was nie. Völlig unvorstellbar. Auch wenn man sich's nicht vorstellen kann. Sexuell ist alles möglich. Ja, außer bei den Chardins. Von ihm aus war es bestimmt eine Geldheirat. Jeder weiß doch. Er ist verliebt in seinen Chauffeur. Ja. Yeah. Na, Paul, immer fleißig. Dann ist wohl der Direktor sehr zufrieden mit dir. Na kommt, Mädchen, beeilt euch. Komm, einsteigen. Komm, kommt. Dass ich bloß nicht zu viel Dekolleté zeige. Ich sehe überhaupt keins. Ach, diese verdammte Draht-BH. Ja, meiner auch. Ganz egal, wo ich mich hindrehe, mein Busen zeigt immer nach Norden. Sag mal, kann ich die nicht im Haar tragen? Nein, lass das. Wenn jemand zu eng tanzt, kriegt er ja Dornen in die Nase. Wie sehen wir aus? Ach, großartig. Sensationell. Sensaubernd. Also wir können schon erwarten, dass er mit jeder von uns wenigstens einmal tanzt. Wo ist denn dein Wundermann? Der kommt ein bisschen später. Hoffentlich ist er als Tänzer besser als Liebhaber. Riesen. Es tut mir leid, ich bin zu groß für Sie. Also, den hätte ich garantiert auch abblitzen lassen. Das ist fantastisch, Kinder. Ja, super. Super. Wo ist Pierre? Er kommt noch. Seine Mannschaft feiert. Ah. Sie haben gewonnen. Gestatten Sie, Prinz Abdullah von Sidonien bittet um das Vergnügen des nächsten Tanzes. Er könnte mich ja darum bitten. Das tut er gerade. Ich bin hier und frage. Ach, sagen Sie ihm, er kann mich mal. Bitte, ich kann das nicht verstehen. Kann mich mal? Einfach übersetzt. Wenn es der Wunsch seiner Hoheit ist, mit dieser bezaubernden jungen Dame zu tanzen, kann er sie darum bitten, indem er sich selbst herbemüht. Ganz genau. Wie Sie wünschen. Weißt du, was dir fehlt? Was? Gar nichts. Tanzen wir. Tanzen gehört nicht eben zu meinen Stärken, wissen Sie? Zu meinen auch nicht. Dann, wenn wir beide besonders vorsichtig wären, gingen wir vielleicht unbeschadet aus der Begegnung hervor. David? Der Ausgang jemals fraglich gewesen wäre. Gut gemacht, Felgen. Sie tanzen besonders gut. Wenn das eine Ihrer unbedeutenderen Fähigkeiten ist, möchte ich mal Ihre bedeutenden sehen. Ich hoffe, das werden Sie. Sie meinen sicher Tennis und Löwenjagd und sowas? Nein. Nein, ich meinte eigentlich etwas nicht ganz so Profanes. Ich habe nur eines auszusetzen. Was denn? Wir sind niemals allein. Was wichtiger als Hockey wäre. Tanzen! werde das dritte Kapitel meines Buches umschreiben müssen. Warum? Naja, weißt du, das ist das, wo Lucinda lest. Du weißt schon. Und es ist nicht so, wie du es beschrieben hast? Ah, ah. Es ist viel besser. Ich hatte geschrieben, es sei, als überquerte man eine Brücke. Und? Keine Brücke? Nein. Nein, es war eher wie ein gewundener kleiner Pfad. Ich wusste immer, dass er da ist, aber ich hatte weder Mut noch Lust, auf ihm vorwärts zu gehen. Ich liebe dich. Und ich hab dich wirklich sehr gern. Oh, warum musstest du gern haben sagen? Konntest du nicht ein bisschen lügen? Konntest du nicht sagen, dass du mich auch liebst, hm? Eigentlich sind es die ganz kleinen Dinge, die es einem wirklich bewusst machen. Da war zum Beispiel dieser Tag in Eton, als mein Name auf der Liste für die Fußballmannschaft stand. Auf einmal wurde mir klar, dass ich der Einzige in der ganzen Mannschaft war, der keinen Nachnamen hatte. John hieß noch Smith und Henry hieß Brown. Ich dagegen war einfach Abdullah. Ich fürchte, die Fürstensuite hier lässt sich nicht mit der im Claridge oder Prince de Galles vergleichen. Ich hoffe trotzdem, es amüsiert Sie ein bisschen. Ruhasa. Bleiben Sie nicht da? Nein. Sie glauben nicht, dass Sie ein Attentat auf mich verüben werden. Ich möchte niemals wehtun. Bitte glaub mir das. Ja, ja. Ich glaub's dir. Was erwartet mich jetzt für eine Beichte? Du wirst mir doch nicht sagen wollen, du wärst impotent, weil ich das nur nicht glauben würde. Judy... Nein, bitte. Ich darf noch einmal raten, ja? Du bist viel älter, als du aussiehst. Bist verheiratet und hast 3 Kinder. Nein, ich bin nicht verheiratet. Ach. Aber ich werde es bald sein. Sehr bald. Falls es dir etwas bedeutet, ich liebe dich mehr als sie. Aber meine Karriere... Eine Zukunft, mein ganzes Leben sind geplant worden. Geplant von Leuten, die etwas vorhaben mit mir. Niemand hat daran gedacht, dass ich dir begegnen könnte. Und diesen Gesamtplan möchtest du wohl nicht ändern? Ich kann es nicht. Ich fahre in einer Woche wieder heim. Und du meinst nicht, dass du mir das hättest vorher sagen sollen. Ja, das hätte ich. Ich meine nicht, dass es irgendwas geändert hätte. Ach, danke. Sie waren tatsächlich in Eton? Ja, man lehrte mich dort Mathematik, Naturwissenschaften, Geschichte. Zumindest Ihre Version der Geschichte. Aber in dem wichtigsten Fach hatte ich einen Privatlehrer. In Englisch? Das war nicht nötig. Der Hakim Kair al-Sadd unterwies mich in der Kunst des Lebens. Sie haben das richtig gelernt? 2 Stunden am Tag, 4 Wochen lang. Entschuldigen Sie, was ist so komisch daran? Ach, im Grunde gar nichts. Ich habe nur versucht, mir vorzustellen, was wohl an der Wandtafel stand. Mussten Sie auch viele Hausaufgaben machen? Jedenfalls werden Sie feststellen, dass die 4 Wochen nicht vergeudet waren. Werde ich das? Ja. Sie haben sich immer noch nicht über die Fürstensuite geäußert. Nun, ich finde sie fürstlich. Und die Schlafzimmer sind da hinten. Ach, wenn man ein Schlafzimmer kennt, kennt man sie alle. Bitte spielen Sie nicht mit mir. Ach. Wir sind nicht im Klassenzimmer. Und wenn es das war, was Ihnen Ihr Hakim oder wie er hieß, beigebracht hat... Lassen Sie mich Ihnen zeigen, was er mich gelehrt hat. Komm, ich zeig dir, was Liebe ist. Nein, danke schön. Sie weisen mich zurück? Ja, ganz recht. Wie können Sie es wagen? Sie boshafte Jungfrau. Ja, und vielleicht stimmt es. Aber ich hatte auch Unterricht, was die Liebe angeht. Bei vielen unterschiedlichen Lehrern. Wie Deborah Kerr und Doris Day und Jane Austen und ich weiß nicht, wie sie alle hießen. Und Ihr Hakim sollte bei denen gelernt haben, wie man eine Frau behandelt, auch wenn sie eine Jungfrau ist. Sie glauben gar nicht, wie froh ich bin. Das habe ich ja gut abgepasst. Sie möchten mit mir zur Schule fahren? Ja, wohin denn sonst? Steigen Sie ein. Wie kommt's, dass Sie den Bus verpasst haben, mit dem die anderen gefahren sind? Ich war auf der Toilette, da ist er ohne mich abgefahren. Oh, es gibt Ärger mit Monsieur Chardin. Glauben Sie, das weiß ich nicht. Wohin fahren wir? Ich muss schnell bei mir zu Hause vorbei. Kommen Sie einen Moment mit rein. Nein, danke. Ich warte im Wagen. Es dauert vielleicht auch ein bisschen länger. Das wird Sie aufwärmen. Ich trinke nicht, vielen Dank. Ach, Unsinn. Wie ihr Briten sagt, Cheers. Cheers. Nein, nein. Nicht nur dran nippen, austrinken das Ganze. Auf einen Zug. Bitte bringen Sie mich zur Schule zurück. Erst, wenn Sie ausgetrunken haben. Meinetwegen. Aber dann geht's sofort los. Uff. Wieso fällt Ihnen heute eigentlich nichts Witziges ein? Worüber denn? Oh, Sie wissen schon. All die Witze über mich. Sich immer lustig machen über mich. Oh, das ist nicht so gemein. So sind wir nun mal. Paul mag keine Frauen. Paul mag Männer. Paul mag Chardin. Ihr glaubt, ich weiß nicht, was ihr meint. Ich glaube, Sie bringen mich jetzt besser zur Schule zurück. Wie wär's nun, wenn mir eure Witze nicht gefallen? Ich meine, vielleicht solltet ihr euch vorsehen mit dem, was ihr sagt. Vielleicht täuscht ihr euch in mir, ja. Du wachst im richtigen Augenblick auf. Ich mag nicht gern allein trinken. Bitte lassen Sie mich gehen. Noch nicht. Wir wollen doch erst unseren Spaß haben. Spielen Sie bitte nicht den Idioten. Hören Sie, Sie bringen mich zurück, und zwar auf der Stelle. Nein, noch nicht. Ich muss Ihnen erst noch was Schönes zeigen. Paul, wenn Sie mich gehen lassen, werde ich kein Wort sagen. Ich verspreche es. Hier, du weißt noch, wer sie war? Oh nein, ich glaube, sie war vor dir hier. Aber an die Norwegerin wirst du dich erinnern, die rausgeschmissen wurde. Willst du wissen, warum? Nein, aber sagen Sie es mir. Da, deshalb. Magst du das, ja? Erregt dich das? Ich meine, erregt dich das auf, ja? Ich sehe, dass Sie sehr fotogen sind. Wie steht's mit Chardin? Hier, sieh mal. Widerlich, der Mann ist widerlich. Sie sind beide widerlich. Was fällt Ihnen ein? Oh, das tut mir leid. Jetzt habe ich das hübsche Kleid zerrissen. Wir haben unseren Spaß und ich mache noch mehr Bilder. Ich hole meine Kamera. Oh, es macht Spaß, du wirst sehen. Es macht so viel Spaß. Da haben wir sie. Nein, du bleibst da! Kalli hatte schon. Die Königin von China, wie ich annehme. Der Schulbus ist ohne mich abgefahren. Wirklich? Ja. Es ist nicht die einzige Dummheit, die ich heute Abend gemacht habe. Darf ich ihm sagen, er möchte gehen? Wo hast du? Es kann jedem passieren. Das tut es auch meistens. Ich wünschte, es könnte Männern passieren. Ich habe mal gehört, dass man wilde Essensgelüste kriegen soll. Dann bist du schon seit Jahren trächtig. Sag doch nicht immer trächtig. Das klingt besser als schwanger. Alles klingt besser als schwanger. Komm, das ist jetzt nicht das Ende der Welt. Nein, es dauert noch 7 Monate. Aber was soll werden, wenn wir gar nichts unternehmen? Wie meinst du das? Es ist doch so. Unser ganzes Leben liegt vor uns. Unsere Karriere, unsere Ehemänner. Es ist einfach... Es ist zu früh, um das Kind zu kriegen. Habt ihr vergessen, dass das, woran wir jetzt denken, zufällig illegal ist? Bestimmt nicht mehr lange. Spätestens in 10 Jahren... wird man Abtreibungen wie Blinddarmoperationen vornehmen. In richtigen Krankenhäusern durch richtige Ärzte. Ja, nur im Augenblick werden sie noch von fürchterlichen Männern gemacht. In irgendwelchen Hinterzimmern. Das stimmt. Mit welchem Recht diktiert eigentlich die Gesellschaft einer Frau, was sie mit ihrem eigenen Körper macht? Insbesondere eine Gesellschaft bestimmt von Männern. Das widerspricht ihnen ja keiner. Es ist ungerecht gegen die Mutter, es ist ungerecht gegen das Kind. Na gut, wir wissen immer noch nicht, was wir nun tun. Zuerst würde ich sagen, nur keine Panik. Ist jemand in Panik? Ja, wir. Also gut, regen wir uns nicht auf. Was immer wir beschließen, es muss einstimmig sein. Genau. Und keiner drückt sich vor der Verantwortung. Niemals. Na gut. Stimmen wir ab. Wer ist dafür, sich um eine Abtreibung zu bemühen? Das heißt, es kommt noch ein uneheliches Kind mehr zur Welt. Und wie dann weiter? Das ist noch furchtbarer als die Abtreibung. Jetzt hört mal zu. Wir sind drei intelligente, menschliche Wesen mit Verantwortung. Wir haben da ein gewisses Problem. Ich weigere mich zu glauben, dass wir damit nicht fertig werden. Richtig. Natürlich werden wir das. Irgendwie... Ich glaube ja, es gibt im Leben jeder Frau einen Moment, wo sie ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen muss. Also wir können doch nicht immer nur vor dem Haus auf und ab gehen. Das nächste Mal gehen wir rein. Los jetzt. Omega? Ja? Mademoiselle Lucinda Lees. Hat sie einen Termin bei uns? Ja. Dann bitten Sie sie rein. Aber... Sie soll reinkommen. Miss Lucinda Lees? Mhm. Ja, aber gehören Sie denn alle zusammen? Mhm. Durch dick und dünn. Dick und dünn. Dick und dünn. Hat eine von Ihnen die Magersucht? Oh nein, nein. Das ist unser Motto. Und ausgerechnet Sie frisst wie einen Scheunendrescher. Ah ja. Bitte setzen Sie sich. Und wer von Ihnen ist nun Mademoiselle Lees? Keine von uns. Das sind wir alle. Wissen Sie, sie ist im Grunde nur eine gemeinsame Bekannte. Und sie ist in Schwierigkeiten. Ich verstehe nicht. Warum kommt sie da nicht zu mir? Sie ist eine von uns, verstehen Sie? Ja, weil es im Grunde jeder von uns hätte passieren können. Wir werden Ihnen nicht sagen, welche von uns es ist. Noch nicht. Und diese Mademoiselle Lees, wann hatte sie ihre letzte Periode? Die sind sehr lange da drin, hm? Ja, und wenn es ein Junge wird, nennen wir ihn Paul. Ja, nach Paul Newman. Und wenn es ein Mädchen wird, Elizabeth. Nach Elizabeth Taylor. Ach, was Unsinn. Nach Queen Elizabeth. Wieso? Du hast doch selbst gesagt, wie Elizabeth Taylor. Darf ich Sie einen Moment unterbrechen? Ich habe das richtig verstanden. Eine mögliche Ehe kommt nicht in Betracht. Nein, überhaupt nicht. Nein, ganz bestimmt nicht. Und Sie sind sich einig geworden, was diese Adoption betrifft? Ja, wenn wir die richtigen Pflegeeltern finden. Und wie gesagt, Pflegeeltern. Keine richtige Adoption. Selbst wenn wir geeignete Leute finden, die auf ihre Bedingungen eingehen, werden die sicher wissen wollen, wie lange das Kind bei ihnen bleibt. Ah ja, natürlich. Auch das haben wir besprochen. Oh ja, nur bis eine von uns ganz selbstständig ist, in einem Beruf Fuß gefasst hat. Ja, dem Kind eben eine richtige Mutter sein kann. Was bestimmt nicht lange dauern wird. Also gut, ich will mich um etwas Entsprechendes bemühen. Diskret Erkundigung einziehen. Übrigens wird Miss Lees erfreut sein zu hören, dass Ihre Schwangerschaft sicher erst nach dem Schulabschluss sichtbar sein wird. Oh. setzt euch bitte! Achtung! Unmittelbar nach dem Frühstück möchte ich folgende Schülerinnen bei mir im Büro sehen. Judith Hale, Maxine Pascal, Jennifer Trelawney. Unmittelbar nach dem Frühstück, bitte. Deswegen ist das denn diesmal? Ich will keine Lügen mehr hören. Ich will wissen, warum ihr bei Dr. Genest gewesen seid. Wir fühlten uns nicht wohl. Oh, ihr habt euch nicht wohl gefühlt. So ist das. Aber ihr habt euch nicht bei der Schulschwester gemeldet. Oh nein, ihr seid zu einem Gynäkologen gegangen. Ist er denn Gynäkologe? Das haben wir nicht gewusst. Sie lügen. Ich weiß, dass Sie lügen. Eine von Ihnen wird schwanger sein. Wer behauptet das? Hat Dr. Genest das gesagt? Ja. Das kann unmöglich stimmen. Es gibt die ärztliche Schweigepflicht. Und wenn er es Ihnen gesagt hat, warum fragen Sie uns dann? Das ist der Gipfel. Ich bestehe darauf, meine Damen. Welche von euch ist schwanger? Darauf antworte ich nicht. Ich verstehe gar nicht, wovon Sie reden, Monsieur. Wer weiß, vielleicht sind wir es alle. Mademoiselle Pascal bleibt noch einen Moment da. Die anderen beiden dürfen gehen. Hinaus! Zufällig weiß ich genau, dass du es bist. Man hat gesehen, wie du in ein Zimmer im Hotel Majestic gegangen bist. Man hat auch gesehen, dass ein junger Mann kurze Zeit danach in dasselbe Zimmer ging. Hast du dazu etwas zu sagen? Antworte! Wenn das nicht der Fall ist, verlässt du sofort die Schule. Morgen früh schon. Ohne einen Abschluss. Es sei denn... Es sei denn, dass meine Tante Hortense der Schule eine ansehnliche Spende macht. Dieses Stinktier. Der Mann ist ein Erpresser. Er kann überhaupt nichts beweisen. Er kann mich aber trotzdem rausschmeißen. Mhm. Ihm genügt das Betreten des Hotelzimmers als Beweis. Rufe ich nun meine Tante Hortense an, oder nicht? Das machst du auf gar keinen Fall. Einmal eine Erpressung nachgeben und es nimmt kein Ende. Ich will hier nicht weg und ich will auch von euch nicht weg. Das wirst du auch gar nicht müssen. Was soll das bedeuten? Das bedeutet ganz einfach, dass sie nicht muss. Was suchst du denn hier? Oh, nichts weiter. Ich gehe nur ein bisschen spazieren. Es ist doch sehr abgelegen hier. Fühlen Sie sich da nicht oft einsam? Ach, nein. Du gehst am besten zurück. Ach, es ist so langweilig in der Schule. Nur Stunden und Stunden und noch mehr Stunden. Ist doch wahr, es ist so unromantisch. Sie sind nicht da. Und weißt du, dass sie sich da drin hatte? Ja, ja, fang an zu suchen. Oh, also Motoren werde ich nie verstehen. Sie sind tatsächlich begabt. Was willst du? Hätten Sie einen Vorschlag? Was war das? Oh, ich habe nichts gehört. Paul! Wofür ist das hier? Gib das her! Du bist doch eine Idiotin. Judy! Das ist es. Ja. Komm. Gehen wir. Mir wirklich leid, ich... Und Sie? Sie sind krank! Jawohl, alle drei fliegt ihr raus. Weil ihr, wie ich erfahren habe, jedem Paar Hosen in der Stadt nachlauft. Wie Sie, Monsieur? Hinaus! Es gibt noch mehr davon. Vielleicht würde Madame Chardin Sie auch gerne sehen. Ich hole Sie. Bleib da! Komm zurück. Also gut, was wollt ihr? Keine wird rausgeschmissen. Und alle drei bekommen wir den Abschluss. Mit glatten Einsen? Sonst noch was? Ja. Sie werden uns wegen unseres Zustandes bis zum Abschluss vom Tonunterricht freistellen. Das ist das Haus. Oh, wunderhübsch. Ist er das? Mhm. Er sieht recht verlässlich aus. Das ist seine Frau. Oh, eine kräftige Person. Sie wirken beide irgendwie nett. Sie sind nett. Sie stammt hier aus der Gegend. Er ist Ungar, aus Budapest. Er arbeitet als Kellner im Hotel. Also...